haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute im Schneckentempo. Erster Teil. Es war eine Weile her, seit ich beruflich in Grünwiel zu tun hatte. Ein Ausflug aufs Land soll gesund sein, auch wenn ich davon im Zug nicht viel mitbekam, weil eine Sitzreihe vor mir jemand hustete, als versuchte er alle anderen mit einem neuen Grippevirus zu infizieren. Meine neue Klientin hieß Ristitsch und sie erwartete mich auf einem schmalen Stück Rasen, das mit seltsamen Linien markiert war. Hier auf diesem Gelände findet in 3 Wochen der Wettkampf statt. Und Sie haben sich Siegeschancen ausgerechnet. Das erste Mal. Ignaz hätte auf der Marathondistanz alle anderen besiegt. Für einen Marathon ist das Gelände etwas klein geraten. 1,20 Meter genügen für einen Marathon. Trainieren Sie Nanosportler? Nein, Schnecken. Sie nehmen an einem Schneckenrennen teil. Das ist nicht irgendein Rennen. Das ist das Grünwieler Schneckenrennen. Der Sieger qualifiziert sich für die Weltmeisterschaften in Frankreich. Und landet dann als Vorspeise auf einem Gourmet-Teller. Ignaz ist ein Ausnahmetalent. Ich könnte mich erstmals für die Weltmeisterschaften qualifizieren. Oh. Und Ignaz ist verschwunden? Er wurde entführt. Wer um alles in der Welt sollte eine Schnecke entführen? Wer wohl? Meine ärgsten Konkurrenten. Und wer ist das? Hanna Leibner und Andi Ebersold. Leibner ist mehrfache Siegerin auf der Langstrecke und im Marathon. Ebersold ist im Sprint seit 5 Jahren unbesiegt. Ist das Preisgeld so lukrativ, dass es sich lohnt, mit unlauteren Mitteln zu kämpfen? Es geht um Ehrgeiz und Ehre. Und die Leibner kann mich nicht ausstehen, weil ich mal was mit ihrem Freund hatte. Das scheint mir das bessere Motiv zu sein. Solche Ermittlungen können ganz schön ins Geld gehen. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch nach meiner Kette suchen. Die Schnecke wurde zusammen mit einer Kette entführt? Es ist eine spezielle Kette mit einer kleinen silbernen Weinbergschnecke. Und mein Name ist winzig klein eingraviert. Ja, vielleicht hatte es der Dieb auf die Kette abgesehen und die Schnecke nur so nebenbei mitlaufen lassen. Die Kette ist nicht wertvoll, aber sie bedeutet mir viel. Für den Diebstahl der Schnecke kommen nicht sehr viele Personen in Frage. Für den Diebstahl der Kette hingegen sehr, sehr viele. Die Leibner oder der Ebersold haben die Schnecke entführt. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, den Fall zu lösen. Sie reichte mir ein paar Banknoten und ein Foto von Ignaz. Es war kein üppiger Vorschuss, aber genug, um nach einer Schnecke zu suchen. Der seit 5 Jahren im Sprint ungeschlagene Andi Ebersold lebte nicht in einem Schneckenhaus, sondern in einer gediegenen Wohnung, die ihm gleichzeitig als Büro diente. Ich habe mich vor 2 Jahren als Webdesigner selbstständig gemacht. So. Ja, die Geschäfte laufen nicht besonders gut. Haben Sie eine eigene Website? Ja, sie heißt philipmeloni.ch, aber sie wird von einem Autor verwaltet, der an meinen Memoiren schreibt. Mit einer guten Webpräsenz könnten neue Klienten auf Sie aufmerksam werden. Viele Betriebe arbeiten heute mit Privatdetektiven zusammen, um mehr über ihre Mitarbeiter oder Konkurrenz zu erfahren. Ich habe mich auf echte Verbrechen spezialisiert. Mord, Totschlag und die Entführung von Weinbergschnecken. Eine entführte Schnecke. Frau Ristitsch beklagt den Abgang eines Jahrhunderttalents. Sie hat mir von Ignaz erzählt. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass Ihre Schnecke eine Chance hätte. Dina Ristitsch arbeitet nicht richtig mit ihren Schnecken. Frau Ristitsch glaubt, dass ihre Konkurrenten Ignaz entführt haben. Nur zu, schauen Sie sich um. Sie werden nur meine eigenen Schnecken finden. Stören Sie sie nicht. Die Ruhephasen gehören zum Training. Er zeigte in eine Ecke, in der eine große Kiste stand. Tatsächlich entdeckte ich in der Kiste mehrere Schnecken. Und obwohl sie sich alle ähnlich sahen, erkannte ich Unterschiede zu Ignaz, der Schnecke meiner Klientin. Am Abend besuchte ich Frau Leibner. Sie lebte in einer engen und dunklen Einzimmerwohnung an einer stark befahrenen Straße. Ohne die Schnecken würde ich es nicht aushalten. Jeder Mensch braucht ein Hobby, sonst dreht er durch. Haben Sie ein Hobby? Ein Hobby kann ich mir nicht leisten. Schnecken zu trainieren kostet nichts. Das sind genügsame Tiere. Frau Ristitsch vermisst eine ihrer Schnecken. Ignaz, das große Talent. Ich weiß, ich weiß. Sie hat mich angerufen und beschimpft. Ich soll Ignaz entführt oder getötet haben. Was für ein Blödsinn. Dina hat kein Gespür für Schnecken. Sie wird nie eine Schnecke entdecken, die schneller ist als meine. Ja, Frau Ristitsch hat Ihnen vor ein paar Jahren den Freund ausgespannt. Das hat sie. Und ich habe sie dafür gehasst. Heute bin ich ihr dankbar. Ach. Dieser Idiot hatte ständig große Pläne im Kopf und heute arbeitet er auf einem Baumarkt und die Schulden wachsen ihm über den Kopf. So, so. Ja, darf ich mir Ihre Schnecken ansehen? Das dürfen Sie nicht. Das klingt so, als hätten Sie etwas zu verbergen. Diese Wohnung ist klein und hässlich. Aber es ist meine Wohnung. Hier bestimme ich, wer sich was anschauen darf. Ja. Schnecken sind Lebewesen. Sie reagieren auf manche Menschen wie auf Igel. So. Ein solcher Schock kann lang anhaltende Auswirkungen auf Ihre Performance haben. Ja, ich gelte in der Tierwelt als schneckenfreundlich. Das ist mir egal. Sie unterstellen mir, eine gemeine Diebin zu sein. Ich unterstelle gar nichts. Frau Ristitsch ist eine Schnecke abhanden gekommen und es gibt nur eine kleine Zahl von Menschen, denen dieser Diebstahl etwas bringt. Schnecken sind in der gehobenen Küche sehr beliebt. Die. Weinbergschnecken sind heute so selten, dass manch ein Gourmet nicht widerstehen kann. Und weshalb sollte ein Gourmet eine einzige Schnecke stehlen? Ja, das müssen Sie nicht mich fragen, sondern den Dieb. Und jetzt möchte ich meine Ruhe haben. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Sie zeigte zur Tür und ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich verabschieden. Ich fuhr in mein Büro zurück und erhielt am späten Abend einen Anruf meiner Klientin. Sie klang verwirrt und wollte mich unbedingt sehen. Ich fuhr zu der Wohnung, aus der sie mich angerufen hatte. Es war nicht ihre eigene. Das ist Lars Falter. Hm. Wir waren für heute Abend verabredet. Ich habe unten an der Tür geklingelt, er hat den Türöffner betätigt und ich ging nach oben. Die Tür war nur angelehnt. Ich dachte, dass das zum Spiel gehört. Was für ein Spiel? Hat es etwas mit Schnecken zu tun? Wir haben uns ab und zu getroffen. Ich bin Single und kann tun und lassen, was ich will. Beinhaltet das auch die Tötung beim Liebesakt? Er war schon tot, als ich in die Wohnung kam. Jemand hat ihm ziemlich übel mitgespielt. Sie müssen mir helfen. Und wie stellen Sie sich das vor? Soll ich die Leiche verschwinden lassen? Das würden Sie für mich tun? Nicht einmal, wenn Sie mein Honorar verzehnfachen. Aber Sie könnten die Kette aus seiner Hand nehmen. Ist das Ihre Kette? Ja. Und wie kommt sie in seine Hand? Das weiß ich nicht. Wir sollten die Polizei verständigen. Die werden mich verhaften. Das ist gut möglich, aber Meloni wird den wahren Täter finden. Jemand will, dass ich ins Gefängnis muss. Diese Leibner, der traue ich alles zu. Glauben Sie, dass Ignaz auch irgendwo in der Wohnung herumkriecht? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich muss nach ihm suchen. Tun Sie das, ich werde in der Zwischenzeit die Polizei verständigen. Die dürfte spätestens in einer Woche hier eintreffen. Sollten wir nicht noch meine Fingerabdrücke entfernen? Was haben Sie denn alles angefasst? Ich war öfter hier. Es muss überall Fingerabdrücke von mir geben. Ja, die Polizei wird so oder so herausfinden, dass Sie ein Verhältnis mit Herrn Falter hatten. Die Kette. Bitte. Ich möchte nicht, dass er mit meiner Kette in der Hand aufgefunden wird. Die Leichenstarre hat vielleicht bereits eingesetzt. Na und? Sie sind doch ein starker Mann. Ich werde die Kette nicht aus seiner Hand nehmen. Ich bin Ihre Klientin. Ich bestehe darauf. Wenn Sie darauf bestehen, sind Sie ab sofort nicht mehr meine Klientin. Ich habe mir eine Gefängniszelle immer wie ein Schneckenhaus vorgestellt. Nur, dass man sich dahin nicht freiwillig zurückzieht. Suchen Sie Ignaz. Ich werde versuchen, die hiesige Polizei aus dem Tiefschlaf zu wecken. Gut. Könnten wir vielleicht ein Tuch über ihn legen? Sie zeigte auf den toten Herrn Falter. Ich riet ihr, ihn zu ignorieren, was allerdings ziemlich schwierig war, lag er doch mitten im Wohnzimmer. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten im Schneckentempo, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute im Schneckentempo. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Ristitsch wurde eine Kette und eine Schnecke gestohlen. Letztere sollte am Grünwieler Schneckenrennen für Furore sorgen. Sie verdächtigt einen oder eine ihrer Mitkonkurrenten, die Schnecke entführt zu haben. Diese weisen den Verdacht von sich. Als Maloney zu nächtlicher Stunde einen Anruf seiner Klientin erhält, ahnt er Böses und wird in seiner Ahnung bestärkt, als er in die Wohnung von Herrn Falter fährt, bei dem sich seine Klientin aufhält. Falter liegt ermordet in der Wohnung und seine Hand umklammert die Kette seiner Klientin. Die Polizei kam schneller, als ich dachte, aber nicht schnell genug, um meine Klientin davon abzuhalten, weitere Fingerabdrücke in der Wohnung ihres Geliebten zu hinterlassen. Ignaz blieb verschollen, was meine Klientin mehr zu beschäftigen schien als die Ermordung von Herrn Falter. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist mit stumpfer Gewalt umgebracht worden. Statistisch gesehen ist ein Mord im Affekt naheliegend. Und wenn es ein Mord im Affekt war und sich dieser im privaten Rahmen ereignete, handelt es sich ziemlich sicher um ein Beziehungsdelikt. Ich habe es gewusst. Die wollen mir den Mord anhängen. Wer sind Sie? Und in was für einem Verhältnis standen Sie zu dem Toten? Muss ich das beantworten? Sie stand eher selten in Ihrem Verhältnis zum Toten. Na und? Wir sind beide Singles. Wir haben uns nicht zu rechtfertigen. Herr Falter ist ein toter Single, der sich nicht mehr rechtfertigen kann. Sie hingegen sind die Tatverdächtige Nummer eins. Ich habe ihn gefunden, aber nicht getötet. Der Reihe nach. Was ist genau geschehen? Ich habe unten geklingelt, er drückte den Türsummer. Und als ich raufkam, war die Türe angelehnt. Ich ging rein und fand ihn so, wie er jetzt da liegt. Er hat Ihnen die Tür geöffnet und ist danach vor Freude an einem stumpfen Gegenstand gestorben? Vermutlich war der Täter oder die Täterin in der Wohnung. Als Frau Ristitsch klingelte, drückte diese Person den Türsummer, ließ die Wohnungstür angelehnt und ging die Treppe hoch. Als Frau Ristitsch die Wohnung betrat, machte sich die fragliche Person aus dem Staub. Genau so muss es geschehen sein. Das ist haarsträubend. Täter verhalten Sie nicht so. Nicht nach einem Mord im Affekt. Ich habe eine andere Theorie. Sie haben den Mann im Streit getötet und danach diesen arglosen Privatdetektiv angerufen. Der Täter hat der Täterin vermutlich eine Kette vom Hals gerissen. Ist das Ihre Kette, Frau Ristitsch? Ristitsch, ja. Aber sie wurde mir gestohlen, zusammen mit der Schnecke. Vielleicht wollte er Schluss mit Ihnen machen. Das wäre kein Problem gewesen. Ich habe ihn nicht geliebt. Uns hat einzig der Sex und die Schnecken miteinander verbunden. Sex und Schnecken. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Frau Ristitsch beteiligt sich an einem Schneckenrennen. Und Herr Falter hat wunderbare Schneckengeschichten geschrieben. Schneckengeschichten? Es gibt Hundegeschichten, Katzengeschichten. Weshalb sollte es nicht auch Schneckengeschichten geben? Weil sich die Menschen keine Schnecken als Haustiere halten. Schnecken sind eine Plage. Sie fressen den Salat weg. Schnecke ist nicht gleich Schnecke. Die gemeine Nacktschnecke interessierte Herrn Falter nicht. Er schrieb Geschichten über Schnecken mit Häusern. Sie verwirren ihn nur. Jetzt denkt er, dass sich Schnecken Häuser leisten können, während er noch zur Miete wohnt. Es reicht, Maloney! Eigentlich müssten wir Frau Ristitsch verhaften. Sie hat alles, was eine dringend Tatverdächtige mitbringen muss. Da aber diese Woche das neue Programm Kriminelle ins Schneckenhaus getestet wird, stehen Sie ab sofort unter Hausarrest auf der Stelle. Aber das ist nicht meine Wohnung. Na, dann haben Sie unverzüglich Ihre Wohnung aufzusuchen. Ein Kriminaltechniker wird in Ihrer Wohnung Webkameras installieren und diese werden von unserem Zentralcomputer gesteuert und ausgewertet. Sie haben sie rund um die Uhr in ihrer Wohnung aufzuhalten. Und die Polizei ist überall dabei? Das ist Big Brother für Staatsbeamte. Niemand ist dabei. Nur unser Zentralcomputer, und der ist weder männlich noch weiblich. Sollte er ein Fehlverhalten melden, werden Sie umgehend in Untersuchungshaft gesetzt. Meine Klientin akzeptierte den Hausarrest und bat mich, weiter nach ihrer Schnecke zu suchen. Nachdem die Leiche Falters abtransportiert worden war, klingelte es an der Tür. Herr Unterfeld stellte sich als Falters Geschäftspartner vor. Das ist entsetzlich. Lars ist gestern nicht zur Arbeit erschienen und ich konnte ihn telefonisch nicht erreichen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, wollte heute aber vorbeischauen auf dem Weg ins Büro. Sie haben mit dem Toten zusammengearbeitet? Wir haben gemeinsam eine Filmproduktionsfirma gegründet und suchten Investoren für unser Projekt Das Jahr der Schnecke, ein Animationsfilm. Und für sowas findet man Investoren? Leider nein. Unsere Firma steht vor der Liquidation. Die Finanzkrise hat alle potenziellen Investoren abgeschreckt. Glücklicherweise habe ich meinen Job als Grafiker bei einer Zeitschrift nicht aufgegeben. Lars hat das Drehbuch geschrieben. Eine tolle Geschichte. Wir haben auch schon ein Casting gemacht. Ein Casting? Für einen Schneckenfilm, der animiert wird? Ist das nicht ein Trickfilm? Ja, ja, aber ich wollte eine möglichst naturgetreue Schnecke zeichnen. Deshalb haben wir Aufnahmen mit echten Schnecken gemacht. Lars hat vor 2 Tagen eine mitgebracht. Wunderbares Exemplar. Hört die Schnecke auf den Namen Ignaz? Was soll das, Maloney? Schnecken hören nicht auf Namen. Schnecken hören überhaupt nicht. Schnecken haben Antennen. Fühler. Jetzt, wo Sie es sagen, fällt mir ein, dass Lars tatsächlich einmal den Namen Ignaz erwähnt hat. Er hat die Schnecke seiner Geliebten gestohlen. Was für eine Geliebte wurde gestohlen, Maloney? Er hat mir nicht gesagt, woher er die Schnecke hatte. Glauben Sie, dass sein Tod etwas mit dieser Schnecke zu tun hat? Der Polizist machte sich unendlich lange Notizen und forderte Unterfeld auf, am Nachmittag im Polizeipräsidium zu erscheinen und ein Protokoll zu unterschreiben. Ich fuhr zu meiner Klientin. Die Kameras waren bereits installiert und ein Gast wunderte sich darüber. Ich wollte Dina unter 4 Augen sagen, dass ich nichts mit dem Diebstahl ihrer Schnecke zu tun habe. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Zuerst wird Ignaz gestohlen und jetzt versucht mir jemand, einen Mord anzuhängen. Ihre Schnecke wurde vermutlich von Herrn Falter gestohlen. Lars? Ja. Aber weshalb sollte er das tun? Er suchte nach der perfekten Schnecke für den Film Das Jahr der Schnecke. Ich hätte ihm Ignaz nach dem Rennen geschenkt. Er hätte nur zu fragen brauchen. Vielleicht sollte ich mit den Organisatoren des Schneckenrennens reden. Sie könnten den Anlass verschieben. Nein, das geht nicht. Und es wäre auch nicht fair gegenüber den anderen Teilnehmern. Du kannst eine meiner Schnecken für den Wettkampf anmelden. Maria ist ausdauernd. Sie hätte durchaus Chancen. Aber das wäre nicht das Gleiche. Ich möchte mit einer selbstentdeckten Schnecke am Wettkampf teilnehmen. Und jetzt, da ich unter Hausarrest stehe, kann ich keine Schnecke suchen. Ich könnte das gegen ein extra Honorar für Sie übernehmen. Sie kriegen kein extra Honorar. Sie haben Ignaz noch immer nicht gefunden. Und jetzt geht es darum, den Mörder oder die Mörderin von Lars zu finden. Ich könnte eine Webseite ins Netz stellen. Findet Ignaz. Sie könnten auch eine Webseite mit dem Titel Findet den Mörder ins Web stellen. Ja, warum nicht? Eigeninitiative bringt oft mehr, als sich auf die Behörden zu verlassen. Ach, wem sagen Sie das? Ihr könntet zusammen nach dem Mörder von Lars suchen. Na, das ist keine gute Idee. Ich bin noch weniger teamfähig als eine Nacktschnecke. Wird das, was wir hier besprechen, direkt ins Polizeipräsidium gesendet? Ja. Mir hat man gesagt, dass das nur von einem Zentralrechner ausgewertet wird. Aber was war das? Vermutlich der Zentralrechner. Ich werde beim Datenschutzbeauftragten nachfragen, ob diese Form von Hausarrest legal ist. Der hiesigen Polizei ist es egal, was legal ist. Ich bin in keine Straftat verwickelt. Weder mein Bild noch das, was ich hier sage, darf in irgendeiner Form verwendet werden. Habt ihr das verstanden? Big Brother scheint ein fröhlicher Zeitgenosse zu sein. Eine Stunde später zeigte mir ein stolzer Beamter den Zentralrechner, der für die Überwachung und Auswertung der Daten von Frau Ristitschs Hausarrest zuständig war. Sehen Sie, Maloney, wir haben keine Möglichkeit, den Computer zu manipulieren. Er reagiert nicht auf Tastaturbefehle, er führt nur das Überwachungsprogramm aus. A5, Treffer. Das hört sich aber nicht nach Hightech an. A6. Treffer. Versenkt. Wahrscheinlich ist der Computer unterfordert und spielt deshalb mit sich selbst. Wahrscheinlich sind Sie überfordert und bemerken deshalb nicht, dass dieser Computer nicht richtig funktioniert. Die moderne Technik erfordert viele Tests, Maloney. Ich habe die Beta-Version des Programms an einem Wochenende selber getestet. Sobald ich von der Kamera nicht mehr erfasst wurde, hat der Computer Alarm geschlagen. Bauer A4 auf A5. Er scheint mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht ist Ihr Gehirn auch eine Beta-Version. Einsam ist das Leben der Matrosen. Ruhe jetzt! Was ist mit dem Mordfall Lars Falter? Sind Sie 1 bis 2 Kilobytes weitergekommen? Der Mann wurde erschlagen. In seiner Hand fanden wir eine Kette, die einwandfrei Frau Ristitsch gehört. Wir fanden neben der DNA von Frau Ristitsch und Herrn Falter noch eine andere DNA. Ach. Im Schlafzimmer, Maloney. Falter hatte noch eine andere Geliebte. Und die andere Geliebte haben Sie noch nicht ausfindig gemacht? Er muss Ihre Nummer auf seinem Handy gespeichert haben. Hat er, Maloney. Die beiden haben fast täglich miteinander telefoniert. Hanna Leibner. Ihr Alibi wird zurzeit überprüft. Offenbar hatte sich Frau Leibner bei meiner Klientin dafür gerecht, dass sie ihr damals den Freund ausgespannt hatte. Oder meine Klientin hatte zum zweiten Mal mit den Waffen einer Frau zugeschlagen. Immerhin gab es jetzt eine zweite Tatverdächtige. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Im Schneckentempo, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute im Schneckentempo. 3. und letzter Teil. Was bisher geschah? Maloneys Klientin vermisst eine Schnecke, mit der sie an den Grünwieler Schneckenrennen groß auftrumpfen wollte. Sie bittet Maloney, nach der Schnecke zu suchen. Ehe sich dieser versieht, ist er in einen Mordfall verwickelt. Der Geliebte seiner Klientin ist in dessen Wohnung erschlagen worden. Zuerst deuten alle Spuren auf seine Klientin, doch dann stellt sich heraus, dass der Ermordete möglicherweise auch ein Verhältnis mit einer anderen Teilnehmerin des Schneckenrennens hatte. Frau Leibner war für mich nicht zu sprechen, deshalb nahm ich mit meiner Klientin vorlieb, die weiterhin unter Hausarrest stand. Auch diesmal hatte sie Besuch von einem Mann. Doch darüber freute sie sich nur ganz am Rande. Björn hat mir Ignaz zurückgebracht. Schauen Sie nur, sieht er nicht wunderschön aus? Er hat sich in sein Schneckenhaus verkrochen. Ich hoffe, dass er sich vom Schreck erholt hat und bereit ist, wenn die Wettkämpfe beginnen. Er hatte es gut bei mir. Eine außergewöhnlich schöne Schnecke. Die ihn Lars Falter entwendet hat. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Er hat mir gesagt, dass die Schnecke nicht ihm gehört und er sie zurückbringen muss. Wahrscheinlich hätte er das auch getan, wenn er nicht ermordet worden wäre. Sie stehen beide nach wie vor unter Tatverdacht. Lars hat Dina geliebt. Er hat mich geliebt? Er hat es mir gesagt. Und er wollte es dir ebenfalls sagen. Da bin ich jetzt baff. Wie hätten Sie auf sein Liebesgeständnis reagiert? So wie jetzt? Ich habe ihn nicht geliebt. Es wäre schwierig geworden. Aber was ist mit meiner Kette? Hat er sie ebenfalls ausgeliehen? Vermutlich. Er wollte etwas von dir ständig um sich haben. Und was ist mit Hanna? Die Polizei geht davon aus, dass er auch etwas mit ihr hatte? Und sie haben nichts davon gewusst. Mir ist schon aufgefallen, dass im Bad ab und zu andere Parfums standen und auch Rasierschaum, den er nicht benutzte. Dieses Supersensitiv, mit dem man sich auch die Achselhöhlen rasieren kann. Wir haben uns unsere Freiheit gelassen. Mir war es egal, mit wem er sich sonst noch in seiner Wohnung vergnügte. Hat die Polizei Hanna Leibner schon befragt? Sie überprüfen ihr Alibi. Wenn Ihnen aufgefallen ist, dass Falter eine zweite Geliebte hatte, dann dürfte das auch Hanna Leibner aufgefallen sein. Vielleicht hat sie ihre Kette bei ihm gefunden. Sie kannte die Kette. Ich hatte sie oft an. Dann hätte sie auch gewusst, dass Falter und sie ebenfalls intim sind. Mir hat er nichts von Hanna Leibner erzählt. Es war ihm offenbar nicht wichtig. Vielleicht wollte er diese Beziehung beenden. Hanna hat es nie überwunden, dass ich was mit ihrem langjährigen Freund hatte. Wenn sie herausgefunden hat, dass ihr jetziger Freund ebenfalls etwas mit mir hatte... Dann könnte das der Auslöser für einen Mord im Affekt gewesen sein. Der Fall schien so gut wie geklärt. Meine Klientin streichelte sanft Ignaz Häuschen und Björn Unterfeld schaute ihr seufzend dabei zu. Ich überlegte mir, ob die Hausordnung es zulassen würde, wenn ich mir in meinem Büro eine Schnecke als Haustier zutun wollte, verwarf jedoch den Gedanken sogleich wieder und fuhr schneckenlos in mein Büro. Dort klopfte es mitten in der Nacht. Die Polizei glaubt, dass ich Falter ermordet habe. Sie hatten ein Motiv. Das stimmt nicht. Ich hatte nichts mit Falter. Sie haben sich rege ausgetauscht. Ich habe ihm ein paar Ideen für das Drehbuch zum Jahr der Schnecke geliefert. Und das soll ich Ihnen glauben? Mehr war da nicht zwischen uns. Wussten Sie, dass er ein Verhältnis mit Frau Ristich hatte? Ja. Und das hat Sie nicht gekränkt? Wieso sollte ich gekränkt sein? Ich stehe nicht auf Typen wie Falter. Frau Ristich hat Ihnen vor Jahren den Freund ausgespannt. Das ist vorbei und gegessen. Lars wurde von einer anderen bedrängt, nicht von mir. Noch eine Schneckensammlerin. Er kannte fast nur Leute, die sich mit Schnecken befassen. Ah. Ihn hat das fasziniert. Sie sollen sich der Polizei stellen. Nein. Ich fahre zu einer Bekannten in Graubünden. Wenn der Mord geklärt ist, komme ich zurück. Und was geschieht mit Ihren Schnecken? Ja, die nehme ich selbstverständlich mit. Sie sind unten im Wagen. Möchten Sie sie sehen? Ich schüttelte den Kopf und sie ging. Einen Moment dachte ich daran, die Polizei zu verständigen, doch schon im nächsten Moment ließ ich es bleiben. Am nächsten Morgen fuhr ich ins Polizeipräsidium. Sie haben eine dringend tatverdächtige Person einfach so wegfahren lassen. Das ist Behinderung der Justiz, Maloney. Die Frau ist unschuldig, das sagt mir mein großer C. Die Aussage Ihres großen C ist vor Gericht irrelevant. Sie sagte mir, dass Lars Falter von einer anderen Frau bedrängt wurde. Wir haben sein Handy ausgewertet, Maloney. Falter hat in den Tagen vor seinem Tod nur mit 3 Personen telefoniert. Frau Ristich, Frau Leibner und Herrn Unterwelt, seinem Geschäftspartner. Weshalb sollte mich Frau Leibner derart plump anlügen? Weil Sie naiv sind, Maloney. Sie glauben immer noch, dass Ihnen die Frauen die Wahrheit sagen. Ich gehe davon aus, dass jeder und jede lügt. Deshalb erlebe ich keine negativen Erfahrungen mehr. Ich habe ein Buch gelesen. Was für viele andere zweifellos eine negative Erfahrung ist. Wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält, dass alle anderen ständig Fehler begehen, dann wird man vorsichtiger und es geschehen weniger Unfälle. Alle Menschen müssen sich immer vor Augen halten, dass alle anderen ständig Fehler machen. Das ist aber keine gute Einstellung für eine Herzoperation. Als Polizist gehe ich davon aus, dass alle lügen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Frau Leibners Alibi zur Tatzeit ist nicht stichhaltig. Deshalb gehen wir weiterhin davon aus, dass sie als Täterin in Frage kommt. In einem Wehrschaftenrestaurant wurde mir ein wehrschaftes Stück Fleisch von einer Wehrschaftenbedienung serviert. Der Wirt hockte hinter dem Tresen und fluchte lautstark über die Steuern, die Bundesräte und seine Frau. Wobei nicht klar wurde, was ihn mehr störte. Ich versuchte wegzuhören und mein Blick fiel auf einen jungen Mann mit 3 Tagebart. Danach hatte ich den Fall so gut wie gelöst. Vielleicht war es falsch, Dina zu erzählen, dass Lars sie geliebt hat. Die Wahrheit ist meist richtig. Das sehe ich auch so. Dann sollten Sie mir auch die Wahrheit erzählen. Was meinen Sie? Sie und Lars Falter hatten ein Verhältnis. Ich und Lars? Das ist lächerlich. Er war jung und gut aussehend und er genoss sein Single-Dasein. Sie haben eng zusammengearbeitet, so eng, dass sie sich alles gesagt haben, auch intime Details. Wir standen uns sehr nahe, das ist richtig. So nahe, dass sie ihren Rasierschaum in seiner Wohnung ließen. Sie glauben tatsächlich, dass ich Lars getötet habe? Wir hatten zusammen ein Projekt. Das nicht finanzierbar war. Na und? Wir hätten etwas anderes gemacht. Er war kreativ und ich habe die Kontakte. Er wollte nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Weder geschäftlich noch privat. Ach, was soll das? Sie wissen gar nichts. In Falters Schlafzimmer hat die Polizei die DNA einer weiteren Person sichergestellt. Ich bin sicher, dass es Ihre DNA ist. Na und? Ich war öfter in seiner Wohnung, vielleicht auch mal im Schlafzimmer. Sie waren da sehr oft. Ich wollte das alles nicht. Die Polizei geht von einer Tötung im Affekt aus. Kein kaltblütiger Mord. Er hat es mir einfach so gesagt. So emotionslos. Ich habe mich in Dina verliebt, hat er gesagt. Und das bedeutet, dass zwischen uns Schluss ist sofort. Da brach für sie eine Welt zusammen. Ich hatte immer gehofft, dass er eines Tages zu unserer Beziehung steht. Ich wusste, dass er bi war, aber dass er sich in eine Frau verlieben würde. Wir waren das perfekte Paar. Ach, wir hätten Großes leisten können. Das Grünwieler Schneckenrennen fand statt und die Schnecke meiner Klientin wurde im Marathon disqualifiziert, weil sie die Orientierung verlor und wieder zu ihr zurückkroch. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Sie hörten im Schneckentempo. Dritter und letzter Teil.